Playlist gibt es unter bayern2.de Zündfunk. Dort gibt es auch Informationen zum Zündfunk-Netzkongress vom 8. bis zum 9. November im Münchner Volkstheater. Wer Ingrid Brodnik live erleben möchte, sie wird dort als Keynote-Speakerin zu der Macht der Digitalunternehmen sprechen.